Anlässlich des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli veröffentlichten die Nord-, die Süd- und die Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, kurz POMINION, eine gemeinsame Resolution. In der gemeinsamen Resolution wurde wie folgt unterstrichen: Die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes, Souveränität, friedliche Vereinigung und großer nationaler Zusammenschluss, die in der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli feierlich verkündet wurden, gelten als Grundstein für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und großes gemeinsames Vereinigungsprogramm der Nation, was den grundlegenden Standpunkt und Weg dazu erklärt, die Frage der Wiedervereinigung Koreas, den Willen und den Interessen der Koreaner entsprechend, mit der eigenen Kraft der Nation zu lösen. Die historische gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober, die die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes verkörpern, gaben allen Landsleuten die Zuversicht darauf, dass sie mit vereinter Kraft der Nation sicher die Landesvereinigung verwirklichen können. Aber das vereinigungsfeindliche konservative Regime Südkoreas, die die Macht ergriff, machte alle Nord-Süd-Vereinbarungen einschließlich der drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes zunichte und verhinderte deren Erfüllung, was die Nord-Süd-Beziehungen in die Zeit vor der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli zurückgetrieben hat. Durch den Widerstandskampf der gesamten Bevölkerung wurde in Südkorea das konservative Regime, das sich mit proamerikanischer Kriecherei, innerkoreanischer Auseinandersetzung und volksfeindlicher Politik befasste, gestürzt. Das zeigt eindeutig, dass diejenigen, die von der Souveränität das Gesicht abwenden und hartnäckig dem Frieden und der Landesvereinigung zuwiderhandeln, mit der Nation nicht koexistieren können. Zum 45. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli fassen die Nord-, die Süd- und die Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes mit dem Willen dazu, die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes und die Nord-Süd-Erklärungen konsequent zu verteidigen und zu erfüllen und dadurch eine neue Phase für die Vereinigung des Heimatlandes einzuleiten, folgendes Beschluss. Erstens. POMINION wird in der Bewegung für die Wiedervereinigung des Vaterlandes am Prinzip der Souveränität festhalten, das die Interessen der Nation wertschätzt und konsequent verteidigt. Zweitens. POMINION wird den Kampf gegen die Kriegsmachenschaften der äußeren Kräfte und ihrer Handlanger dazu, der Nation die Atomkatastrophe zuzufügen und für den dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel noch energischer entfalten. Drittens. POMINION wird das Banner des großen nationalen Zusammenschlusses noch höher erheben und einen dynamischen Kampf für die Solidarität und Einheit verschiedener Kreise und Schichten von Nord, Süd und Ausland führen.